Давайте мы сегодня включим Марка, 15 глава, 15 стих. Lass uns heute einschalten, Markus 15, 15. И здесь о Пилате речь. Hier ist die Rede über Pilatus. Pilatus. Der Pilatus. И моя тема, она называется так, Masse versus Wahrheit. Also mein Thema heißt heute Masse versus Wahrheit. Толпа или истина. Also Masse oder Wahrheit. Толпа, скажи, толпа. Sag mit mir Menge. Masse oder Wahrheit? Oder Wahrheit. Masse oder Wahrheit? Masse oder Wahrheit. Итак, Марка 15 глава. Also Markus 15, Vers 15. Давай прочитаю. Weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. Pilat. Der Pilatus. Желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Еще раз. Also, weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. Толпа требовала казни Иисуса. Also, die Menge, die hat gefordert, dass Jesus gekreuzigt wird. Толпа. Also, die Menge. Скажи, толпа. Sag mit mir Menge. Скажи, Menge. Menge. Жена родная просила Пилата не делать ничего Иисусу. Seine eigene Ehefrau hat drum gebeten den Pilatus, dass er Jesus verschont. Пилат выбирал, толпа или Христос. Und Pilatus wählte aus, entweder Menge oder Christus. Толпа или истина. Also Menge oder Wahrheit. И чтобы угодить толпе, Пилат отпускает Вараву. Und damit er die Menge befriedigen kann, lässt er den Barabbas frei. Okay. Okay. Я дам его, как жертву. Ich gebe ihn als Opfer hin. И подумай сейчас, Иисуса распяли, потому что кто-то хотел угодить толпе. Und denk mal jetzt nach, Jesus wurde gekreuzigt, weil jemand die Menge befriedigen wollte. Befriedigen, угодить. Also jemand recht machen, sozusagen. И вообще толпа – это опасная штука. Und überhaupt, die Menge ist eine sehr gefährliche Sache. Amen. Amen. Толпа, она убила Христа. Die Menge hat Christus getötet. Толпа убила истину. Die Menge hat auch die Wahrheit getötet. Вы знаете, ребята, друзья, wisst ihr, meine Freunde? Толпа всегда убивает истину. Also die Menge tötet immer die Wahrheit. Посмотри в историю. Schau bitte die Geschichte. И ты увидишь. Und du wirst sehen, как истину защищают отдельные люди. Wie die Wahrheit von den einzelnen Personen verteidigt wird. Отдельная личность. Also von einer einzelnen Person. Защищает истину. Von einer Persönlichkeit, die Wahrheit verteidigt. А толпа всегда ее убивает. Und die Menge tötet sie immer. Мартин Лютер. Мартин Лютер. Коперникус. Коперникус. Ян Гус. Ян Гус. Мартин Лютер Кинг. Мартин Лютер Кинг. Просто пару фамилий. Es gibt nur ein paar Namen jetzt. Эту истину всегда убивала толпа. Und diese Wahrheit hat die Menge immer getötet. И истину защищалась одной личностью. Aber die Wahrheit wurde immer durch eine einzelne Persönlichkeit verteidigt. И кто жил в Советском Союзе, тот понимает, о чем я говорю. Und der in Sowjetunion früher gelebt hat, der versteht mich, was ich sage hier. Есть дух толпы. Es gibt so einen Geist, die Menge. Люди кричат вместе. Also die Menschen schreien gemeinsam. Ленин жив! Ленин жив. Also, der Lenin lebt. Или да здравствует коммунизм. Oder wie heißt das здравствует? Also der lang lebe der Kommunismus. Genau, so lang lebe der Kommunismus. Толпа, миллионы человек. Also eine Menge, die von Millionen von Menschen besteht. Кричит, wow. Sie schreien raus, wow. Ленин жив. Der Lenin lebt. И в это время они стоят на его гробу. Und zu der Zeit stehen sie an seinem Grab im Mausoleum. И кричат, он жив. Und schreien raus, er lebt. И знаешь, когда вот толпа вместе, она сильна. Wisst ihr, wenn die Menge gemeinsam dasteht, dann sind sie immer stark. Каждый по отдельности? Also jeder als einzelne Person? Не-не-не-не. Nein. Но если они вместе? Aber wenn sie gemeinsam dastehen? О, здесь появляется сила. Da kommt eine Kraft raus. Но чтобы толпа не кричала. Aber damit die Menge nicht schreit. Чтобы она не кричала. Не важно, что она кричит. Also egal, was sie rausschreit. И как долго она кричит. Und wie lange sie schreit. Знаете, 70 лет кричали. Да здравствует коммунизм. Wisst ihr, 70 Jahre wurde rausgeschrien, lang lebe Kommunismus. Но не важно, как долго кричат. Aber es ist unwichtig, wie lange sie geschrien haben. Истина побеждает всегда. Denn die Wahrheit siegt immer am Schluss. В конце. Amen. Am Schluss, immer. Amen. И от царства лжи ничего не остается. Und von diesem Reich bleibt nichts mehr übrig. Pum, все его нет. Und das ist alles so push und weg. Царство лжи разрушится. Und der Reich der Lüge wird einfach zerstört. Даже если оно длится тысячи лет. Auch wenn es tausende von Jahren andauert. В конце победит истина. Am Schluss wird die Wahrheit trotzdem siegen. Amen. Amen. И есть два сорта людей. Und es gibt zwei Arten von Menschen. Скажи два. Sag zwei. Два. Zwei. Первый сорт. Also die erste Sorte. Они всегда с толпой. Sie sind immer in der Menge. Они думают, что толпа всегда права. Also sie denken, dass die Menge immer recht hat. Они разносят слухи толпы. Sie verteilen die Gerüchte von der Menge. И с ними всегда классно сплетничать. Also mit ihnen ist es immer gut, miteinander zu lästern. Есть одна история в Деяниях. Es gibt eine Geschichte in Apostelgeschichten, где одна толпа, большая толпа собралась. Wo sich eine große Menge versammelt hat. Это было на стадионе. Das war auf einem Stadion. Такой театр. Also so ein Amphitheater wahrscheinlich. Я там был, кстати. Also ich war dort auch. Ты можешь das есть. Du kannst das auch mal ansehen. Это в Турции, в Эфесе. Das ist in Ephesus in Türkei. 20 000 человек там помещается. Also ungefähr 20.000 Leute passen da rein. Я стоял там. Und ich stand dort. Я представил себе эту картину. Ich stellte mir dieses Bild vor. Она здесь записана. Also sie ist in der Bibel reingeschrieben. Толпа собралась, и она орала. Und die Menge versammelte sich und schrie. Велика Артемида Эфесская. Wer Артемида? Артемида. Also die große ist die Артемида. Артемида. Das war eine Göttin. Also das ist eine Göttin gewesen. И они кричали, она великая. Und sie schrien raus, sie ist groß. И написано там дальше, что большинство из собравшихся не знали, зачем собрали. Und dort steht geschrieben, dass die meisten, die dort sich versammelt haben, wussten nicht, um was es geht. Большинство не знали, зачем. Also der größte Teil wusste nicht, wozu sie dort standen. Но все кричали. Aber alle schrien raus. Все орали. Alle schrien raus. Одно и то же. Alle dasselbe. Но не знали причину, почему они собрались. Aber wussten nicht den Grund, warum sie sich versammelt haben. И знаешь, толпа, она этим опасна. Und wisst ihr, deswegen ist auch die Menge so gefährlich. Там большинство не знает сути дела. Dort ist dort sind die meisten Menschen, die nicht wissen, um was es geht. Но это не мешает им орать. Aber das stört sie gar nicht und sie schreien trotzdem. Как все буду орать? So wie alle, so werde ich auch schreien. Да ты сперва разберись, что орать. Du sollst doch zuerst rausfinden, wozu du schreist. Ты сперва объясните, пожалуйста, дайте мне конкретную информацию. Also zuerst gib mir eine richtige Information, konkrete, was es geht. Aber nein, aber alle schreien und ich schreie mit. И так было с Иисусом здесь. Und so war das auch mit Jesus hier. Пару фарисеев договорились между собой. Also ein paar Pharisäer haben miteinander abgesprochen. Надо распять Иисуса. Man muss Jesus jetzt kreuzigen. Как сделать? Wie macht man das? И они делают стратегию. Und sie bauen sich so eine Strategie. Надо пустить информацию. Man muss die Information verbreiten. В народ. Zu dem Volk. А потом начать орать. Und dann fangen wir an zu schreien. И так они сделали. Und so haben sie es auch gemacht. И это всегда работает, друзья. Und das funktioniert immer, meine Freunde. Всегда. Immer. Так делают революции. So macht man Revolutionen. В странах. Also in verschiedenen Ländern. Государственные перевороты делают. Oder wenn zu den Putsch kommt. Так убивают невинных людей. So tötet man auch unschuldige Menschen. Так убили нашего Господа. Und so hat man unseren Herrn auch getötet. Так распяли Иисуса. So hat man Jesus gekreuzigt. Потому что фарисеи знали. Weil die Pharisäer wussten, если мы двое начнем орать, wenn wir zu zweit anfangen zu schreien, начнут орать другие. Dann fangen an auch die anderen mitzumachen. Der dritte, der vierte, der fünfte. Всегда найдутся те, которые поддержат орать. Also es wird immer jemand da sein, der mitmacht. Это стадо. Das ist eine Herde. Стадное мышление. Das ist so ein Herdendenken. Дух толпы. Das ist ein Geist der Menge. Распни его. Kreuzige ihn. А что я его буду распинать? Wieso soll ich ihn kreuzigen? Знаешь, думающий человек. Also ein Mensch, der denken kann. А что я буду распинать? Der wird sich fragen, warum soll ich ihn kreuzigen? Я его. Ich ihn? А что он мне сделал? Was hat er mir getan? Эй, покажите, за что его конкретно. Also zeigt mir konkret, wofür ich ihn kreuzigen soll. Но это не многие люди. Aber nicht viele Menschen haben so gedacht. Однако такие есть. Aber solche Menschen gibt's das auch. Это думающие люди. Das sind Menschen, die denken können. Они в стороне стоят. Die stehen nebendran. Они слушают толпу. Sie hören so die Menge an. И думают, а почему она так громко орёт? Und denken sich, wieso schreien die so laut? Против этого Иисуса. Gegen diesen Jesus. Почему они вместе такие сильные? Wieso sind sie gemeinsam so stark? Если эта толпа не права, тогда что? Also wenn diese Menge Unrecht hat, was ist dann? На самом ли деле его надо распять? Ist es tatsächlich so, dass er gekreuzigt werden soll? А что если его предали? Was ist, wenn er verraten wurde? А что если из зависти? Aber was ist mit Neid? Знаешь, там были такие люди, которые... Weißt du, es gab solche Menschen dort. Они стояли. Sie standen dort nebendran. Hey, а моего соседа Иисус исцелил. Hey, aber meine Nachbarn hat Jesus geheilt. Я же видел. Ich habe das doch selbst gesehen. Я знал, что он слепой был. Also ich wusste, dass doch blind war. Там же тысячи людей Господь исцелял. Da sind doch tausende von Menschen, die Herr geheilt hat. И кто-то другому говорит, что подожди. Und jemand sagt zu dem anderen, hey, warte. Это же он того хромого исцелил. Das ist doch derjenige, der diesen Gelähmten geheilt hat. Да. Ja, hat er. А что они орут? Und wieso schreien sie alle so? А за какое из этих дел его надо распять? Und für welche Sache soll man kreuzigen? И они тихо-тихо ушли. Und so leise gehen sie weg. В то время толпа орала: «Распни его!» Aber zu der Zeit schrie die Menge und sagte: «Kreuzigt ihn!» Знаешь, вот это два вида людей всегда есть. Weißt du, diese zwei Menschenarten gibt es immer. Одни всегда с толпой. Alle sind immer in der Menge und mit der Menge. Большинство не может ошибаться. Also so ungefähr die Mehrheit kann sich nie irren. А есть те, которые думают. Aber es gibt Menschen, die auch nachdenken können. И с ними не получится сплетничать. Und mit denen klappt es nicht zu lästern. Когда тебе говорят: «Сейчас я тебе расскажу про этого Иисуса». Wenn jemand dann zu dir sagt: «Hey, ich werde dir jetzt über diesen Jesus gleich was erzählen». Да ты знаешь, что он рассказал. Weißt du, was da erzählt hat? Да он вообще сказал, что мы его ели. Überhaupt, hat gesagt, wir sollen ihn essen. Он сказал, что мы его съели все. Hat gesagt, wir sollen alle ihn auffressen. Ты представляешь такое? Kannst du dir das vorstellen, was für Schwachsinn das ist? И вообще он рассказал, что разрушит храм. Und überhaupt, hat gesagt, zerstört den Tempel. Там в его церкви такое творится, ужас. Also in seiner Gemeinde geht sowas vor, das ist einfach nur schrecklich. Ты как хочешь, я пошел в церковь Иоанна Крестителя. Also wie du willst, aber ich gehe jetzt in die Gemeinde vom Johannes der Täufer. Он говорил, не говорил, чтобы его ели. Hat nie gesagt, dass man ihn aufessen soll. И вот люди, они слушают такие вещи. Und die Menschen hören solche Dinge an. Но есть те, которые думают. Aber es gibt Menschen, die nachdenken können. И они в ответ говорят: подожди. Und sie sagen als Antwort: warte. Конкретно, пожалуйста. Sag mir das bitte konkret. Назови. Bitte nenne es mir. Как это он сказал? Wie hat das gesagt? Почему это он сказал? Wieso hat das gesagt? Иисуса не интересовала толпа. Und Jesus hat die Menge nicht interessiert. Так интересно для меня. Es ist für mich so interessant. Увидеть, что Иисус уходил от толпы. Zu sehen, dass Jesus sich von der Menge entfernte. Он вообще не хотел иметь дело с толпой. Hat überhaupt nichts mit ihnen gemeinsam zu tun haben wollen. Когда толпа пришла, чтобы сделать его царем, als eine Menge kam und wollte ihn zum König krönen, он уходит. Geht einfach weg. Hey, мы сделаем тебя царем. Hey, wir machen aus dir einen König. Jesus sagt: «Чао, чао, чао». Aber Jesus sagt: «Чао, чао». Hey, нам мне не нужно это. Ich brauche das nicht. И когда толпа кричала: «Осана!» Und als die Menge geschrien hat: «Hosanna!» Иисус въезжал в Иерусалим. Jesus kam nach Jerusalem. И люди аплодировали. Und die Menschen haben ihm Applaus gegeben. Знаешь, что надо было бы сделать? Die haben geklatscht für ihn. Aber weißt du, was man hätte tun sollen? Так, логично. Also so logisch. Спасибо сказать. Einfach nur Danke zu sagen. Взять микрофон, сказать: «Спасибо». Ein Mikro zu nehmen und zu sagen: «Hey, danke dir». А Иисус начал плакать. Aber Jesus fing an zu weinen. Er говорит: «Иерусалим, Иерусалим». Er sagte: «Jerusalem, Jerusalem». Ты побивал камнями пророков. Du hast die Propheten gesteinigt. И он вообще не радовался. Und hat sich absolut nicht gefreut. Он сказал: «Горе, горе, горе». Hat gesagt: «Leid ist über euch». И люди не поняли. Die Menschen verstanden es nicht. Ты о чем? Wovon sprichst du Мы hier? Же радуемся тебе. Wir freuen uns doch auf dich. Потому что он знал, что через пару дней они будут кричать другое. Weil ganz genau wusste, dass sie nach ein paar Tagen was anderes schreien werden. Ganz was anderes. И поэтому Иисус никогда не угождал. Deswegen hat Jesus nie überzeugen wollen. Толпе. Also oder nicht so überzeugen wollen eine Menge. Никогда комплименты толпе. Er hat nie eine Menge Komplimente verteilt. Он не чесал ушами за ушами у людей. Also hat die Menschen nicht am Kopf gestreichelt. An seinen ihren Ohren. Oder an ihren Ohren gekitzelt. Gekitzelt. Иисуса интересовали личности. Jesus interessierte an Persönlichkeiten. Он охотно разговаривал с отдельными людьми. Hat sehr gerne mit Menschen persönlich geredet. Однажды с одной женщиной он сел и провел с ней целых полдня. Hat sich einmal mit einer Frau hingesetzt und hat einen halben Tag mit ihr verbracht. Он общался с этой женщиной. Hat mit ihr gesprochen bei diesem Brunnen. Когда к нему пришел Никодим, он целую ночь провел с этим Никодимом. Also Nikodemus zu ihm gekommen ist, hat die ganze Nacht mit ihm verbracht. Он разговаривал с ним. Er sprach mit ihm. Эй, его интересовали личности. Ihn interessierten Persönlichkeiten. А когда была толпа? Aber als eine Menge da war. Он начинал говорить в притчах. Dann fing an, in Gleichnissen zu reden. Притчи. In Gleichnissen. Он не говорил им ясно. Hat ihnen nicht klar und deutlich geredet. Какие-то сельскохозяйственные истории. Aber hat ihnen irgendwelche agrarlandwirtschaftliche Geschichten erzählt. И он знал, что в толпе всегда есть люди, которые будут слушать. Und wusste ganz genau, dass es Menschen geben wird in diesen Mengen, die zuhören werden. И он говорит, имеющие уши слышать, да слышат. Deswegen sagt er auch, die Ohren haben, sollen zuhören. Имеющие уши слышать, да слышат. Also diejenigen, die Ohren haben, sollen zuhören. Потому что была масса людей, которые не могли слышать. Denn es gab eine Masse von Menschen, die nicht hören konnten. И всегда в толпе есть люди, которые слышат, и кто не слышит. Und es gibt immer solche Menschen in der Menge, die hören und die nicht hören können. И те, которые слышат совсем другое вообще. Und auch diejenigen, die ganz was anderes hören. Amen. Amen. Это всегда в толпе присутствует. Das ist immer in einer Menge da. Плевелы. И пшеница. Unkraut und Weizen. Плевелы и Unkraut пшеница. Und Weizen. Плевелы и пшеница. Unkraut und Weizen. Всегда. Immer. В толпе. In der Menge. Иисус это знает. Und Jesus wusste es auch. Он говорит, однажды я разделю это. Er sagte, eines Tages werde ich das trennen. Однажды я это обязательно разделю. Also eines Tages werde ich das auf jeden Fall trennen. А пока это толпа, я говорю с ними притчами. Und solange das eine Menge ist, werde ich in Gleichnissen zu ihnen reden. И он знал, что толпа, которая следует за ним, это не его ученики. Und wusste, dass diese Menge, die ihm nachgefolgt ist, das sind nicht seine Jünger. Это не его ученики. Das sind nicht seine Schüler. И поэтому он говорит, кто хочет последовать за мной, возьми крест свой. Deswegen sagte er, wer mir nachfolgen will, soll sein Kreuz nehmen. Кто хочет следовать. Also, wer will mir nachfolgen. Бери крест. Dann nimm dein Kreuz. И следуй за мной. Und folg mir nach. Кто хочет. Wer es will. Потому что была масса людей, которые хотели только хлеб. Denn es gab eine Masse von Menschen, die nur das Brot haben wollten. Хотели исцеление. Sie wollten nur die Heilung haben. Это всегда так. Das ist immer so. И он говорит, вы ищете меня, потому что ели хлеб. Und sagte, ihr sucht nach mir, weil ihr von mir Brot bekommen habt. Вы ищете меня, потому что получили исцеление. Ihr sucht nach mir, weil ihr eine Heilung bekommen habt. Вы ищете меня, потому что я вам что-то дал. Also ihr sucht nach mir, weil ich euch etwas gegeben habe. Вы хотите поглазеть на что-то крутое. Ihr wollt etwas Cooles sich ansehen. Это толпа. Also diese Menge. Толпа везде там, где есть на что поглазеть. Also die Menge existiert immer dort, wo es immer was zum Schauen gibt. Где есть что-то дешевое. Wo etwas Billiges da ist. Или бесплатно еще лучше. Oder am besten noch komplett umsonst. Тогда появляется толпа. Dort kommt plötzlich dann eine Menge zusammen. И это есть толпа. Und das ist eine Menge. Друзья. Meine Freunde. Церковь не должна превращаться в толпу. Die Gemeinde darf sich nicht zu einer Menge verwandeln. Церковь не должна превращаться в толпу. Die Gemeinde darf sich nicht zu einer Menge verwandeln. Иисус это хорошо понимал. Jesus verstand das sehr gut. Мы сейчас увидим на примере. Das werden wir jetzt auf einem Beispiel sehen. Есть церкви, где Евангелие очень дешевое. Es gibt Gemeinden, wo es ein billiges Evangelium gibt. Billig. Почти бесплатно. Also fast umsonst. Es wird dir nachgeworfen. Das wird einfach dir nachgeworfen. Da, возьми. Also komm, nimm es. Бесплатно. Nimm es ist doch umsonst. Бери. Nimm es. Евангелие. Das Evangelium. Бесплатно. Das ist umsonst. Все бесплатно, ничего Alles не надо ist umsonst. Du musst gar nichts dafür tun. Ничего не надо делать. Du musst gar nichts machen. Даже меняться тебе не надо. Du musst dich sogar nicht einmal verändern. Просто как есть. Sei einfach so, wie du bist. Бог любит тебя. Gott liebt dich. Какой ты есть. So, wie du bist. Это правда. Und das stimmt auch. Das stimmt auch. Mm-hmm. Бог любит тебя, какой ты есть. Gott liebt dich so, wie du bist. Но он не отпускает тебя таким, какой ты есть. Aber er lässt dich nicht so, wie du bist. Он не оставляет тебя такой, какой ты есть. Also er lässt dich nicht so, wie du bist. У него есть мечта о тебе. Er hat einen Traum für dich. Okay? Если человек говорит, неважно, какой ты пришел. Wenn die Menschen so sagen, es ist egal, wie du gekommen bist. И оставайся. Bleib einfach so, wie du bist. Таким, как есть. So, wie du bist. Ты блудишь? Du treibst Unzucht? Ты блудишь, ты спишь с кем-то? Also du schläfst mit jemandem? Нет проблем. Kein Problem. Бог любит тебя Gott такой, какой ты есть. So wie du bist. Главное, приходи дальше. Hauptsache, du kommst weiterhin. Займи свой стол, плати 5 евро. Also tu dann jetzt deinen Stuhl besetzen, zahle 5 Euro dafür. Если не хочешь, не надо. Wenn du nicht willst, brauchst du auch nicht zahlen. И такие церкви, они большие, это und большая solche, толпа. Und solche Gemeinden sind riesig, es ist eine große Menge darin. Так как не нужно меняться. Weil man sich nicht verändern muss. Ничего не нужно делать. Man muss auch nichts tun. Там даже нет членства. Da gibt es nicht einmal eine Mitgliedschaft. Mitgliedschaft нету. Es gibt dort keine Mitgliedschaft. Это толпе неудобно. Das ist nicht so bequem für diese Menge. Толпа говорит, нельзя. Die Menge sagt, nein, das dürft ihr nicht. Хотим быть свободны. Wir wollen alle frei sein. Это контроль. Das ist doch nur Kontrolle. Членство – это посягательство на свободу. Und die Mitgliedschaft nimmt mir das Recht, frei zu sein. И пастор говорит, нет проблем. Und der Pastor sagt, kein Problem. Давай отменим членство. Komm, lass uns die Mitgliedschaft einfach absagen. Во все времена в Библии было членство в церкви. Also in zu allen Zeiten gab es eine Mitgliedschaft in den Gemeinden. Всегда. Immer. Почему мы должны быть умнее апостолов? Wieso sollen wir hier weise spielen, die und weiser als Apostel sein? Будто мы умнее, чем Библия? Bin ich denn weiser als die Bibel? Нет. Nein. Я не умнее, чем апостолы. Also ich bin weder weiser als Apostel. Поэтому в церкви есть членство. Deswegen gibt es hier auch Mitgliedschaft. Halleluja. Halleluja. И люди говорят, тебе даже не надо каяться. Die Menschen sagen manchmal, du brauchst nicht einmal Buße tun. Я слушал недавно проповедь. Ich habe vor kurzem mal eine Predigt gehört. Пастор говорит. Und der Pastor sagt. Бог простил тебе все заранее. Gott hat dir schon im Voraus alles vergeben. Тебе не нужно каяться. Du brauchst keine Buße tun. Просто живи в осознании, что он тебя простил. Also lebe einfach im Bewusstsein, er hat dir vergeben. Зачем тебе делать так, как Библия говорит? Wozu musst du das so handeln, wie die Bibel es dir sagt? А Библия говорит, исповедуй грехи свои. Aber die Bibel sagt, tu deine Sünden bekennen. Говори. Also du sollst sie bekennen, du sollst sie aussprechen. И говори, простите, прости нам долги наши. Und du musst auch sagen, vergib uns auch unsere Schulden. Так учил Иисус. So hat Jesus uns das gelehrt. А с чего ради я не должен так делать? Und wieso soll ich das jetzt nicht so tun? Потому что так легче. Weil es so einfacher ist. И есть такое Евангелие очень дешевое. Und es gibt so ein billiges Evangelium. А Иисус никогда не делал Евангелие дешевым. Aber Jesus hat nie das Evangelium billig gemacht. Друзья, Бог, meine Freunde, Gott заплатил великую цену. Gott hat einen großen Preis dafür bezahlt. Да, и это благодать, которая нам дана, она бесплатна. Und diese Gnade, die uns gegeben worden ist, die ist umsonst. Прощение бесплатно. Die Vergebung ist umsonst. Но Иисус говорит. Aber Jesus sagt. Кто не берет креста своего. Der sein Kreuz nicht auf sich nimmt. И идет за мною. Und folgt mir nach. Тот недостоин меня. Der ist meiner nicht wert. Meiner nicht wert. Любящие меня исполняют мои заповеди. Und diejenigen, die mich lieben, befolgen meine Gebote. Иисус, он не боялся бросать вызов толпе. Und Jesus hat keine Angst gehabt, der Menge eine Herausforderung zu geben. Он даже провоцировал толпу. Er hat sogar die Menge provoziert. Однажды собралось 5000 мужиков. Eines Tages haben sich 5000 Männer versammelt. 5000. Also 5000 Männer. Plus женщины, дети. Plus Frauen und Kinder. Наверное, 15000 человек. Also ungefähr 15.000 Personen waren da. И всех их Господь накормил. Und all diejenigen hat Jesus, also der Herr, gesättigt. И все были сыты. Und alle waren satt. И все были довольны. Und alle waren auch zufrieden. И Иисус начинает говорить. Und Jesus fängt zu ihnen an zu sprechen. Вы ели хлеб и насытились. Also ihr habt Brot gegessen und ihr seid satt geworden. И толпа говорит, да, Иисус, ты молодец. Und die Menge sagt, ja, Jesus, du bist gut. Подавай нам всегда такой хлеб. Also gib uns immer so ein Brot. И мы пойдем за тобою. Und wir folgen dir danach. И вдруг Иисус говорит. Und plötzlich sagt Jesus. Я хлеб живой, сшедший с небес. Also ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabkam zu euch. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь. Und derjenige, der mein Leib isst und mein Blut trinkt. И в толпе начинается жужжание. Und plötzlich fängt die Menge an zu reden. Что за чушь? Also so ein Summen fängt an. Was ist das für ein Schwachsinn? Что за каннибализм? Was für Kannibalismus? И они начали собирать свои манатки. Und dann fingen sie an, ihre Sachen anzupacken. Und dann sind ein paar Tausend weggegangen. Aber Jesus macht weiter. Говорит те же самые слова. Spricht immer wieder dieselben Worte. Если не будете есть плоти моей. Denn wer mein Fleisch nicht isst. Ты думаешь, Иисус не видел, что пару тысяч человек ушли? Denkst du, dass Jesus nicht gesehen hat, dass ein paar Tausend Menschen schon weggegangen sind? А он не только видел, он слышал. Er hat das nicht nur gesehen, er hat das auch sogar gehört. Когда 5000 человек встают и уходят, слышно? Also wenn 5000 Leute plötzlich aufstehen und gehen, man hört das auch. И они, эти пару тысяч, они вскочили на ноги и пошли. Und diese 5000 Leute sind einfach aufgesprungen und sie gingen dann weg. А он продолжает говорить эти странные слова. Aber er macht weiter und spricht diese seltsamen Worte. И знаешь, 12 учеников они были в шоке. Und wisst ihr, diese 12 Jünger, die waren schockiert. Они сидели и думали. Sie saßen da und haben sich so gedacht. Иисус, кончай. Jesus, hör auf. Кончай. Hör auf. Ты что такие вещи говоришь? Was erzählst du solche Dinge? Объясни другими словами. Erkläre das mit anderen Worten. Скажи, что ты это не так имеешь в виду. Sag, dass du es nicht so meinst. А Иисус продолжает. Aber Jesus macht einfach weiter. И спокойно смотрит вслед толпе. Also er schaut ganz ruhig der Menge hinterher. И говорит. Und sagt. Дальше, er дальше, spricht dann weiter und дальше. Weiter und это weiter. Это длилось долго. Und das dauerte sehr lange. Мы читаем эту всю проповедь. Also wir lesen das die ganze Predigt hier. Где Иисус об этом говорит. Wo Jesus davon spricht. И 15.000 людей. Und 15.000 Personen. Разошлись. Sind einfach weggegangen. Это длилось часы. Das dauerte stundenlang. Пока они разошлись. Also bis sie weggegangen sind. Это было шумно. Das war sehr laut. И наступила тишина. Dann kam die Ruhe plötzlich. Эта шумная толпа исчезла. Und diese rauschende laute Menge ist verschwunden. Пыль улеглась. Und der Staub hat sich gelegt. И Иисус обращается к 12. Und Jesus wendet sich an seine 12 Jünger. И спрашивает спокойно. Und fragt sie ganz ruhig. Не хотите ли вы отойти? Wollt ihr auch vielleicht gehen? Как это интересно. Was, wie interessant ist das? Иисус. Also Jesus. И этот был Петр, который говорит: Господи, а кому нам идти? Aber der Petrus war derjenige, der gesagt hat: Wohin sollen wir gehen? Это не был умный Андрей, это не был скромный Иоанн. Das war nicht der weise Andreas oder das war ein bescheidener Johannes. Мне нравится Петр. Mir gefällt der Petrus. А, у него была große Klappe, да. Also der hat eine Riesenklappe gehabt. Hey, ja. Он был выскочка. Also er war so einer, der immer sich eingemischt hat. Но он был настоящий. Aber er war echt. Amen. Он был настоящий Amen. Человек. Er war ein echter Mensch. И Иисус, он никогда не бегал за толпой. Und Jesus lief niemals eine Menge hinterher. Он скорее бегал от толпы. Eigentlich umgekehrt, er lief immer von der Menge weg. Он избавлялся от людей толпы. Er hat sich von den Menschen ferngehalten, die in der Menge waren. Он искал людей, которые умеют слушать. Er hat nach Menschen gesucht, die fähig sind zu hören. Это происходит и сегодня. Und das passiert immer noch heute. И мы сейчас будем совершать вечерю. Und wir werden jetzt zum Abendmahl kommen. Когда ты будешь принимать причастие. Wenn du am Abendmahl teilnehmen wirst. Услышать слова. Dann hör bitte diese Worte heraus. Едущий мою плоть. Derjenige, der mein Fleisch isst. Или пьющий мою кровь. Oder der mein Blut trinkt. Имеет жизнь. Hat das ewige Leben. Это то, что тогда разделило толпу. Das ist das, was damals diese Menge geteilt hat. И Господь это сделал специально. Und der Herr hat es extra gemacht. Он специально разделил эту толпу. Er hat extra diese Menge geteilt. Чтобы увидеть, кто есть кто. Um zu sehen, wer ist. Знаешь, Господь это делает сегодня. Weißt du, der Herr macht das auch noch heute. И я тебя приглашаю сегодня. Und ich lade dich heute ein. Zum Abendmahl. Размышляй о том, что Господь сделал для тебя. Denke darüber nach, was der Herr für dich getan hat. Знаешь, сегодня как никогда раньше. Weißt du, dass heute wie nie zuvor. Есть опасность среди христианства. Besteht eine Gefahr zwischen den Christen. Как никогда раньше. Wie niemals zuvor. Как никогда раньше есть опасность соблазниться на что-то. Wie niemals zuvor gibt es eine Gefahr, sich verführen zu lassen. Да, пойти на поводу какой-то прихоти. Oder seine Begierde nachzulaufen. Прихоти. Irgendeine Begierde. И никогда еще не было возможности так легко выбирать себе учителей. Und es gab noch nie so eine Möglichkeit, sich Lehrer zu finden oder auszuwählen. Неважно каких. Es ist egal welche. Ты можешь найти всех. Du kannst alle Lehrer für dich finden. Alle die du haben willst. Ты не хочешь ходить в церковь? Du willst nicht in die Gemeinde gehen? Да, есть виртуальная церковь. Es gibt eine Online-Gemeinde. Включайся интернет и смотри. Du kannst dich an Internet anschließen und kannst es dir ansehen. Интернет-церковь. Internet-Gemeinde. Нет проблем. Kein Problem. Можешь прям лежа в постели включить. Du kannst es gleich im Liegen beim Schlafen das ansehen. Пить кофе. Kaffee trinken. Слушать проповедь. Die Predigt sich anhören. Там сказали Аллилуйя, ты сказал Аллилуйя. Dort sagen Halleluja, du sagst Halleluja. Там помолился человек, ты помолился с ним. Dort hat ein Mensch gebetet, du betest mit ihm mit. Он потом тебе говорит, пожертвуй, ты можешь кликнуть и пожертвовать. Dann sagt er, opfere, dann tust du einen Klick machen und spendest dann gleich. Виртуально все. Also alles virtuell. Виртуальная проповедь, виртуальное прославление, виртуальное пожертвование. Виртуелле Predigt, виртуелле Lobpreis, виртуелле Spendenaufruf. Нажал на кнопку, когда надоело. Und wenn es dir zu viel ist, dann kannst du einfach auf einen Knopf drücken. Выключил. Und dann ist es alles aus. Ты побывал на богослужении? Also so bist du beim Gottesdienst gewesen. Nein. Знаешь, реальная церковь – это реальная церковь. Weißt du, eine reale Gemeinde ist eine reale Gemeinde. Где реальные люди точат друг wo друга. Wo reale Menschen einander schleifen. Amen. Вот Amen. Это жизнь. Das ist das Leben. Okay. Okay. Если кто-то блудник, он говорит, я себе найду проповедника, который оправдывает блуд. Also derjenige, der Unzucht treibt und uneheliche Beziehung führt, der sagt, ich finde mir einen Prediger, der das predigt. Ты сегодня найдешь таких. Und solche wirst du auch heutzutage finden. YouTube In YouTube все. Es gibt alles in YouTube. Которые тебе объяснят, что правильно и нормально жить с кем хочешь. Mm-hmm. Die dir erklären werden, du kannst mit jedem beliebigen leben und wie du leben willst. Если голубой, включай YouTube и смотри себе голубого проповедника. Also wenn jetzt ein Schwuler sich eine Predigt anhören will, es gibt auch schwule Prediger. Все найдешь. Du wirst alles finden. Все оправдается. Es wird alles gerechtfertigt. Все случаи жизни можно оправдать. Alle Fälle des Lebens werden einfach gerechtfertigt dort. Там чешут за ушами. Also dort streichelt man dich hinter den Ohren. И получают тысячи лайков. Und sie bekommen tausende von Likes dafür. Это же сегодня самое главное в жизни. Das ist doch heute das Wichtigste im Leben. Сколько тысяч лайков. Wie viele tausende von Likes du bekommst. У кого-то. Von jemandem. Я удивляюсь иногда. Also ich staune manchmal. Девушка открыла канал в Ютубе. Eine junge Frau macht einen YouTube-Kanal auf. Красит лицо. Also die schminkt sich. И у нее миллион подписчиков. Und sie hat Millionen von Likes, also von den Leuten, die sie Millionen von Fans. У нее в мозгах может быть две извилины, я извиняюсь. Die hat in ihrem Hirn vielleicht zwei Abzweigungen. Tut mir leid, aber. Две мысли не встретятся. Also vielleicht sind das nur zwei Gedanken, die sie nicht einmal zusammentreffen können. Also die hat so viel Platz da oben. Und sie hat Millionen von Fans. Jemand spuckt heute in die Kamera. Und je mehr er gespuckt hat, desto mehr Fans hat er. Jemand schneuzt. Und er hat 10 Millionen Fans. Und das wundert mich auch nicht. Aber solche Menschen waren schon immer und sie werden auch immer noch da sein. Aber mich wundern diese 10 Millionen Fans, die das Ganze ansehen. Ja, вот это страшно. Und das ist tatsächlich sehr traurig. Раньше, чтобы прославиться, нужно было иметь дар, талант. Also früher, damit man zu Ehre kommt, damit man berühmt wird, brauchte man Talent. Надо было работать над талантом. Man musste für sein Talent arbeiten. Идеи an иметь. Seinem Talent. Ideen sammeln. Сейчас насморкал кучу, у тебя heute, 10 миллионов. Heute hast du eine Menge angeschneuzt und hast 10 Millionen Fans. Матом наматерился. У тебя будет минимум миллион. Hast du zeitlang geflucht und da hast du Millionen von Fans. И не надо никакого дара. Und du brauchst absolut keine Gabe und kein Talent. И люди за эту толпу подписчиков, они делают все, что угодно. Und diese Menschen, die so viele Fans haben, die machen alles Mögliche. Alles Mögliche. Давай сейчас будем молиться. Lass uns jetzt beten. Толпа или истина. Also Masse oder die Wahrheit. Толпа или истина. Masse oder die Wahrheit. Толпа или истина. Masse oder die Wahrheit. И нельзя одновременно угодить и Богу и толпе. Und es ist nicht möglich, gleichzeitig die Menge zu befriedigen und Gott zu gefallen. Так как толпа кричит: распни этого Иисуса. Denn die Menge schreit ja raus: Kreuzige diesen Jesus. Подавай нам другого. Gib uns einen anderen. И Пилат он принял решение угодить толпе. Und der Pilatus hatte diese Entscheidung getroffen, die Menge zu befriedigen. Распять Христа. Jesus zu kreuzigen. Хотя он уважал Иисуса. Obwohl er Jesus respektierte. Хотя его жена ему говорит: не делай ему зла. Obwohl seine Frau zu ihm gesagt hat: tu ihm nichts Böses. Но толпа кричит: распни. Aber die Menge schreit: kreuzige ihn. И он пытается умыть свои руки, говорит: извини, Иисус. Er versucht seine Hände zu waschen und sagt: tut mir leid, Jesus. Но толпа просит. Aber die Menge bittet mich drum. Ему стул был дороже, кресло было дороже. Also sein Thron war ihm viel lieber. И в нашей жизни будут моменты, когда ты будешь решать. Und in unserem Leben wird solche Momente geben, wo du entscheiden musst. Как у 12 учеников Иисуса. Wie auch bei diesen 12 Jüngern von Jesus. Пойду ли я за толпой, или я? Gehe ich dann der Menge hinterher? Или я останусь истиной? Oder bleibe ich bei der Wahrheit? Если ты послушаешь голос толпы, also wenn du der Stimme der Menge zuhören wirst, то в сердце распнешь истину. Dann wirst du in deinem Herz die Wahrheit kreuzigen. И не ходи за толпой. Und folge keine Menge. Не распинай правды. Und du die Wahrheit nicht kreuzigen. Будь личностью. Sei eine Persönlichkeit. Полноценная личность. Eine volle, vollkommene, vollständige Persönlichkeit. Братья, проходите вперед. Bitte,